Wie die südkoreanische Internetzeitung Minjungui Sori berichtete, versammelten sich am 17. Mai auf der Straße Gumnam-ro in Gwangju 10.000 Menschen verschiedener Kreise und Schichten anlässlich des 36. Jahrestages des Gwangjuer Volksaufstandes vom 18. Mai zu einer Vorabendsfeier. Auf der Veranstaltung redeten die Frauen, die während des Volksaufstandes ihre Kinder und Brüder verloren oder die Massenmorde des Militärs um Chun Doo-hwan mit eigenen Augen gesehen hatten. Die Teilnehmer der Kundgebung fassten den Entschluss, sich den Geist vom 18. Mai einzuprägen und für Souveränität, Demokratie und Wiedervereinigung zu kämpfen.